Säge, wann ich verlor ich mein Glück im Tanze am Rhein bei Mondenschein. Gestand mir's aus Blank ein inniger Blick, gestand mir's ihr bittend Wort, o bleib, o geh mir nicht fort, bewahre der Heimat stillblühendes Glück, mein Sinnen, mein Wähnen, es träumt sich zurück. Tanzes lockte, ward komödiant. Folgt ihr dir wundersüßen, lernt unter Tränen küssen. Rausch und Not, Wahn und Glück, ach, das ist gaukles Geschick. Mein es träumt sich zurück.